wenn du mich siehst? Was siehst du außer mich, uns unterscheidet nichts, was wirklich wichtig ist, du gibst mir Halt. Gibst mir den Mut dafür, meinen Weg zu gehen, und Halt führt er mich zu dir. Durch die Dörfi auf Brettern stehen, die für mich die Welt bedeuten, es klingt schon besonders, ist es auch, und es will ihn nicht verleugnen. Doch mein Herz schlagt nicht anders als deins, und grad jetzt schlagt's, als wären sie eins. Ich sing für dich und du hörst mal zu, und da trennt uns nix, denn eigentlich bist du wie ich, und ich bin ganz genau wie du. Wenn nur Musik und sonst nix mehr um uns ist, wenn du für mich da bist, das ist das größte Glück für mich. Und wenn ich seh, dass dir das was bedeuten kann, die würden noch tausend Lieder nur für dich singen zum Dank. Durch die da wieder auf Brettern stehen, die für mich die Welt bedeuten. Wir sehen uns bloß ein Abend lang, doch wir werden uns noch lang begleiten. Denn mein Herz schlagt nicht anders als deins, und grad jetzt schlagt, als wären sie eins. Ich sing für dich und du hörst mal zu, und da trennt uns nix, denn eigentlich bist du wie ich, und ich bin ganz genau wie du. Wie du, wie du. Ich bin ganz genau wie du. Wie du, wie du. Oh, ich sing für dich und du hörst mal zu, und da trennt uns nix, denn eigentlich bist du wie ich, und ich bin ganz genau wie du. Ich bin ganz genau wie du. Ich bin ganz genau wie du.